Ein Ex-Soldat, hm? Ui, Sie sind ein erstaunlicher Mensch, Gardiner. Woher wissen Sie das schon wieder? Ah, Sie riechen alle Zeit Ihres Lebens nach Koppelwichse. Der Wesen dieser Maulhell. Ein Freund von mir. Sage mir, soll verduften. Mein lieber finsterer Trommler, du vergisst dich. Und während ich an deiner Stelle bestimmt auch anstreben würde, mich zu vergessen, so möchte ich doch geraten haben, dass deine Stimme stramm steht, wenn du mich ansprichst. Sonst könnte es passieren, dass ich dir deine verwickelten 29 Fuß Gedärme aus dem Hals herausziehe und dich dran aufhänge. Macht er, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, war nicht so gemeint. Na ja, schon gut, schon gut. Ein Bier, ein Whisky, Sir. Ihr Glas, Gardiner. Cheers. Cheers. Sie und ich, Gardiner, Sie und ich sind die einzigen zwei Furchtlosen heute Nacht in dieser Stadt. Ja, ja. Hip, hip, hurra. Sing mal eins. Pack ein, Mac. Sing aber so gern. Der grölt uns die Polypen her. Nicht viel zu beschäftigt, alle. Suchen netten Mann. Klappe! Williams hat auch Angst, hält sie nur vergraben, wie ein Hund seinen Knochen. Suchen netten Mann und eine Leiche dazu.